Hallo und herzlich willkommen zum Fiat News Podcast in diesem Jahr 2012. Heute geht es um die Ereignisse aus dem März 2012 und mit dabei ist heute auch Marcel. Ja, hallo. Und heute sind wir ausnahmsweise mal nicht zu zweit, sondern zu dritt, denn mit dabei ist auch Julian, der schon beim Conan Quiz und bei einer früheren Ausgabe des Conan Cast mit dabei war. Hallo. Ja, ich denke mal, vorstellen musst du dich nicht, da sicherlich alle unsere Hörer auch den Podcast zu Viva gehört haben. Das war der 44. Podcast. Wer den noch nicht gehört hat, sollte das auf jeden Fall nachholen und dann werdet ihr Julian danach auch kennen. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir auch direkt an mit den News in nicht mehr 100, sondern diesmal 60 Sekunden. Wir haben es ein bisschen gestrafft, da das letztes Mal auch nicht ganz 100 Sekunden waren. Und ich denke mal, eine Minute reicht auch, um die wichtigsten News kurz vorzustellen. Und dann geht das hiermit auch los. Der Entertainment-Sender Viva startete auf Facebook eine Umfrage, in der 10 Anime-Serien zur Wahl stehen, darunter auch neue Folgen zu Detektiv Conan. Aktuell belegt Conan den zweiten Rang hinter One Piece. Am 8. März siegt die Liebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz in Band 72. Im japanischen Anime wurde die Detektei Mori 3 Wochen lang von Masumi Sera belagert. In der 4. Woche gab es dann einen besonders langen Wettstreit zwischen Ost und West. Die Spuren, dass man im Zimmer gewesen war, konnten selbst von Subaru Okia nicht verwischt werden. Sind Schaum, Dampf und Rauch die Werkzeuge des Handelns? Außerdem gibt es einen Ausblick auf die Ereignisse im kommenden Monat April. Gut, dann machen wir auch weiter mit den richtigen News, jetzt ausführlicher. Und zwar starten wir da mit der Ankündigung, dass Viva eine Umfrage auf Facebook gestartet hat, in der die besten Animes zur Wahl stehen. Also Viva hatte bereits vorher einmal einen Beitrag veröffentlicht, wo dann alle in die Kommentare schreiben sollten, welchen Anime sie gerne auf Viva sehen würden. Man hat Viva sich jetzt eben 10 Animes rausgegriffen, die dort in den Kommentaren häufig genannt wurden und dann in einer Umfrage zur Wahl gestellt. Und dann sind eben auch neue Folgen zu Detective Conan möglich, wenn man denn diese Option dort anklickt. Oder auch neue Folgen zu One Piece oder eben 8 andere Anime-Serien. Okay, ich sehe auch gerade, neue Folgen zu Naruto sind auch möglich, also dann 7 Serien und 3-mal neue Folgen. Ja, zurzeit belegt Detective Conan den 2. Platz, was sich schon ziemlich früh herauskristallisiert hat. Es war ja bereits nach ungefähr einem Tag klar, dass One Piece auf jeden Fall auf Platz 1 landen wird. Hat momentan, ich glaube, über 11.000 Stimmen. Und Detective Conan hat ungefähr halb so viel mit 5.500 etwa. Dahinter kommen dann Sailor Moon und Death Note und dahinter der ganze andere Kram, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Also ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass Viva auch hier mit den Fans interagiert. Ist ja so eine ähnliche Aktion wie damals von Mai Pokito mit den 5.555 Fans. Ist ja auch schon eine ganz schöne Weile her. Ich glaube, ein ganzes Jahr mittlerweile sogar schon, noch länger. Oh ja, das war Ende 2010, nicht? Ja, Ende 2010, das ist ja schon lange her. Ja, und damals wurden dann ja die Filme gezeigt. Also, ja, ich finde es schön, dass sie das machen und auch, dass der Kiefer auf dem 2. Rang ist. Ich meine, One Piece hat in Deutschland eine deutlich größere Fanbase. Wir hatten das ja auch in einem früheren Podcast schon mal diskutiert, wo ich meinte, dass Detective Conan anscheinend eine größere Fanbase hätte als One Piece. Aber jetzt wurde mein Ziel offiziell widerlegt. Und One Piece liegt also auch deutlich auf Platz 1. Also ich würde mich auf jeden Fall auch da über neue Folgen freuen. Also ist ja immer ein Vorteil für den deutschen Anime-Markt, wenn hier irgendwas Beliebtes neu rauskommt, was auch die Fans gerne mögen. Ja, und solange Conan vielleicht erfolgreich weiterläuft auf Viva, die Quoten waren ja zuletzt auch sehr gut noch weiterhin, kann man ja vielleicht auch später noch mit einer Fortsetzung der Serien hoffen. Aber wobei ich glaube, dass es nicht mehr das Problem für Viva sein wird, die Rechte an den Folgen an sich zu bekommen, sondern eben die ganzen, doch teilweise sehr berühmten Synchronsprecher von Detective Conan halt wieder verpflichten zu können. Es bringt dir nichts, wenn sie jetzt neue Folgen ausstrahlen, die Hälfte des Castes dann im Prinzip austauschen müssen, weil sie die sich nicht leisten können. Ja. Stimmt. Also bei Conan denke ich auch, durch die vielen und auch durch die teuren Sprecher, denke ich mal, es ist relativ teuer, die Serie fortzuführen. Allerdings glaube ich, dass bei One Piece vor allem eben durch seine Berühmtheit die Lizenzierungskosten immer sehr hoch sind. Wahrscheinlich noch höher als bei Conan. Aber mit den Synchronsprechern hat das zum Beispiel Kase auch geschafft, die jedes Jahr wieder neu zusammenzukratzen. Also beziehungsweise, man hatte sie jetzt, glaube ich, wie oft? Vielleicht 4-mal zusammen oder so? Ich keine Ahnung. Mindestens. Ja, also bei One Piece ist natürlich auch ein Vorteil. Da hat sich ja auch Kase jetzt die nicht nur die Rechte an den Filmen, sondern auch an der Serie gesichert, bis Episode 195, meine ich. Und da hat man dann auf jeden Fall bestimmt auch einen Partner, mit dem man vielleicht so zusammenarbeiten könnte. Bei Detective Conan sieht das ja eher schlecht aus. Ich meine, Kase hat zwar bekannt gegeben, dass sie jetzt den 15. Film veröffentlichen wollen, da aber auch nichts Genaues bekannt gegeben. Also wir stehen weiterhin im Dunkeln. Ob der Film jetzt auch im Mai rauskommt, weiß überhaupt niemand. Und es scheint so, als hätte Kase irgendwie das Interesse an Detective Conan verloren und würde jetzt eher in Richtung One Piece gehen, wo man da schon deutlich bessere Verkaufszahlen wahrscheinlich erreicht. Liegt wahrscheinlich auch daran, kann man wahrscheinlich auch daran sehen, dass sie die Serie schon ab, die Filme schon ab Film, schieß mich tot, vielleicht 5, auf Blu-ray auch veröffentlichen und nicht nur auf DVD, was bei Conan ja bis Film 13 Standard war, leider, wie man so sagen muss. Naja, wobei Kase bringt wirklich wenige Titel, glaube ich, auf Blu-ray raus. Und sie sind auch, glaube ich, erst relativ in letzter Zeit da vermehrt zu Blu-ray gegangen. Und bei den meisten Veröffentlichungen wird es auch noch nicht gemacht, vor allem bei Serien nicht. Also eigentlich nur bei Filmen, bei Kase. Ja, mich würde immer interessieren, wie sich die Filme insgesamt verkaufen im Vergleich zu Detective Conan. Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Gibt da leider keine Zahlen. Es gab doch so einen Platz von den Top 100. Ja, das Ranking ist aber auch nicht so aussagekräftig, weil einige Filme da im Mai erst veröffentlicht wurden, so wie unser Conan-Film und die One-Piece-Filme dann im Januar oder so schon rausgekommen sind. Und außerdem ist es hier nur so eine Platzierung und das sind ja keine absoluten Zahlen da zu sehen. Das würde mich mal so persönlich interessieren. Na gut, stimmt auch wieder. Genau, dann sind wir auch mit dem Anime in Deutschland durch und machen dann weiter mit dem Manga in Deutschland. Da fasse ich mich auch mal kurz. Und zwar weise ich darauf hin, dass am 8. März 2012 der neue Band 72 veröffentlicht wurde. Und wir haben dazu auch schon einen super interessanten Podcast veröffentlicht, den 45. Themenpodcast zu Band 72. Da auf jeden Fall auch reinhören, da kriegt ihr alle Informationen, die ihr braucht, um bei Band 72 auf dem aktuellen Stand zu sein. Also da erfahrt ihr auch, ob es sich lohnt, den Band zu kaufen oder nicht. Gespoilert wird gering, also so, ihr werdet in die Fälle eingeleitet, aber sie werden aufgelöst und dementsprechend lohnt sich das auf jeden Fall, da mal reinzuhören, wenn ihr euch noch unsicher seid, ob ihr den Band dann kaufen sollt. Gut. Dann sind wir es auch mit komplett Deutschland schon durch und gehen mal über zum Anime in Japan, den ich jetzt in dem letzten Monat leider überhaupt nicht verfolgt habe. Aber vom 3. bis zum 17. März lief in Japan der Dreiteiler um die Belagerung der Dektei Mori, nachdem ja zunächst Sera eingeleitet wurde. In dem Fall davor geht es jetzt weiter mit einem Fall, in dem Sera auch nochmal auftritt und in dem die Dektei belagert wird. Im ersten Teil des Dreiteilers um die Belagerung der Dedektei erfahren Ran und Sonoko, dass Masumi Sera in ihrer Klasse mit ist, also auch mit den Shinichis Klasse. Und als Masumi Sera dann erfährt, dass Conan mit bei Kokoro und Ran wohnt, möchte sie halt unbedingt ja, also die Dedektei besuchen gehen. Während Sera und Ran bei Kokoro in der Dedektei sind, treffen halt auch drei Schriftstellerinnen ein, die halt meinten, dass sie von einem gewissen Isao Sawaguri herbestellt wurden, damit halt Kokoro ihnen Detektivgeschichten erzählen kann, damit sie diese halt in ihren zukünftigen Büchern verwenden können. Aber der Mann hatte dann halt andere Hintergedanken, und zwar geht er davon aus, dass seine Schwester von einer der drei Personen ermordet wurde und nimmt halt dann die gesamte Detektei als Geisel, also die drei Frauen, Kokoro, Ran und Masumi. Und ja, kurz nach der Geiselnahme versuchen halt Ran und Sera den Mann zu überwältigen, werden aber von ihm gewarnt, das zu versuchen, weil er halt einen Bombengürtel umgeschnallt hat. Und er beauftragt Kokoro halt den Fall, um den Tod seiner Schwester zu lösen, damit er nicht die ganze Detail in die Luft sprengt. Und auch sollte Kuro den Fall nicht bis zum nächsten Tag lösen, sprengt er auch die ganze Detail in die Luft. Am Ende der Folge 648 wird dann Ran von Conan auf ihren Handy angerufen. Der Geiselnehmer möchte ja nicht, dass irgendwas davon bekannt wird. Und ja, sagt Ran, sie soll keine Späße machen und einfach eben versuchen, das Gespräch so schnell wie möglich zu beenden. Allerdings hat dann Sera die Idee, halt den Handyanhänger von Rans Handy zwischenzuklemmen. Also Ran hat ja so ein Klapphandy zwischenzuklemmen, damit das Gespräch nicht beendet wird und Colin das alles mithören kann. In Episode 649 kommt dann halt raus, dass die ermordete Schriftstellerin jeden ihrer drei, ich sag mal, Kolleginnen Spitznamen gegeben haben, die mit einem Tier verbunden sind. Und eben, dass die Schriftstellerin mit dem Spitznamen Ratte in der Mordnacht als letztes bei ihr war. Und die schreibt dann halt ziemlich abfällige Dinge. Gegen Ende der Folge findet dann halt Shinji heraus, wer denn die Ratte ist. Und daraus schließt dann halt der Attentäter gleich, dass die Ratte auch der Mörder ist und will sie halt umbringen. Darf ich da mal fragen, ob, also im Manga gab es ja so eine spezielle Szene mit Sera. War die denn im Anime auch mit dabei oder wurde die so ein bisschen umgangen? Meinst du die, wo man unter ihren Rock sehen kann? Ja, um genau, sehen, das wollte ich jetzt gerade so. Ich wollte gerade den Podcast jugendfrei gestalten und habe das. Nee, ist das im Anime dabei oder? Das ist nicht dabei, nee. Also das ist nicht dabei. Ja, ist irgendwie aus einer leicht anderen Perspektive oder so gelöst. Also, man ich hätte das nicht. Ich hätte das unbedingt mit reingebracht. Also nicht weil ich das sehen will, sondern. Wann meinst du genau, Philipp? Also im Manga, als Sera den Täter entwaffnet, da sieht man so eine komische Kameraperspektive und kann dann unter den Rock gucken und sieht dann. Also ich hätte das auf jeden Fall auch mit reingebracht, um halt eben noch zu verdeutlichen, dass Sera eine weibliche Person ist und nicht männlich, wie man zuerst annehmen könnte. Aber ist natürlich klar, dass im Anime nicht alles genauso übernommen wird, wie es dann im Manga ist, weil es eben auch jugendfrei sein soll. Ja, also ich bin da mit dir auf jeden Fall einer Meinung. Ich hätte es auch übernommen. Allerdings ist natürlich wirklich das Problem, Conan ist halt auf einem Sendeplatz um 18 Uhr, der sehr familienfreundlich ist, und die Serie wird halt auch von vielen Familien in Japan immer geguckt. Von daher ist es sehr problematisch, da irgendwelche Unterwürfe zu zeigen. Könnten wir jetzt stundenlang darüber diskutieren, ob das. Da brauchen wir eine neue Diskussionsplattform hier. Machen wir den nächsten Themenpodcast drüber. Okay, nein. Ja, da wird es dann vielleicht Beschwerden geben oder was weiß ich. Ja. Wollten sie nicht riskieren. Habt ihr noch Bewertungen für die drei Episoden? Ja, also jetzt kommen wir mal zur Bewertung. Ich würde sagen, dass der Fall mal wieder so spannend ist wie lange nicht mehr. Vor allem gibt es zwei sehr fiese Cliffhanger in Episode 648, dem ersten Part. Es ist ja da, wo Shinichi halt dann am Telefon ist und der Geiselnehmer mitkriegt, dass die Leitung eben offen ist und Shinichi muss schnell reagieren und mit seiner Stimme den Fall lösen. Und am Ende der zweiten Episode ist es da, wo Shinichi die Ratte nennt und der Täter kurz davor ist, eben diese eine Person zu erschießen, und da warten dann alle darauf, wie wird Shinichi reagieren. Es hat sich übrigens auch sehr positiv auf die Einschaltquoten geäußert. Der dritte Teil hat ja eine Einschaltquote von 12% erreicht und so gut war keine Episode bisher auf dem neuen Sendeplatz jetzt am Samstag. Das ist ja ein Rekord seit Episode 425. Und das ist ja schon wirklich lange her, dass eine Episode so gut war. Also es kam wirklich sehr gut an. Entsprechend gebe ich dem Fall auch 4 von 5 Kogoro-Schnauzbärten, weil es ja in der Kogoro-Detektei spielt. es sind viele schöne Hauptcharaktere involviert und das Ganze findet an einem bekannten Handlungsschauplatz, eben der Detektei, statt. Dadurch wird es auch interessanter. Das Einzige, was ich vielleicht kritisieren würde, ist halt Shinichis Nachlässigkeit oder da einfach den Täter zu nennen, ohne mit irgendwelchen Konsequenzen zu rechnen, wo er denkt, nee, der Täter ist wieder sehr gelassen und so. Und das Zweite ist, dass der Fall, nicht unbedingt überdurchschnittlich ist, von daher nur 4. Und für den Zeichenstil sind die Episoden für mich sehr unterschiedlich ausgefallen. Die erste kriegt eine 3 von 5 von mir. Die war am Anfang schlecht gezeichnet und danach besser. Die zweite war sehr solide bis gut gezeichnet, sehr gut eigentlich durchgehend. Die kriegt eine 4. Und die dritte war sehr schwach gezeichnet. Da waren, vor allem wenn man auf Kogoros Augen immer so anguckt, die waren immer so Pünktchen und die waren noch nicht mal parallel oder so. Dann sah es komisch aus. Deswegen kriegt die nur eine 2. Aber insgesamt ein sehr empfehlenswerter Fall. Und deswegen falltechnisch eine 4 von mir. Also ich fand die ersten zwei Teile des Dreiteilers ja auch ziemlich gut. Vor allen Dingen war es auch mal ziemlich spannend und eben auch wieder ein Fall mit Sera, der ja wirklich dann im zwei Fälle gleich hintereinander mit Sera und ja, eben merkt man auch, dass sie ein riesengroßes Interesse halt an Colin und Shinichi hat. Ja, und ja, ich würde dem Fall bei den ersten beiden Folgen des Dreiteilers 4 von 5 Masumi Sera Hüten geben. Oh. Das ist auch nett. Hüte. Ja, ich habe die Folgen leider alle noch nicht gesehen. Gebe dem Fall aber insgesamt 5 von 5 Sera Höschen. Also. Oh, auch nett. Wobei die Höschen ja im Anime nicht vorkommen, also nicht gezeigt. Okay, dann gebe ich 0. Dann gebe ich 0. Nee, aber ich habe ja gerade die Szene mir nochmal angeschaut. Das ist halt genau so eine Perspektive. Wenn man das Höschen sehen könnte, sieht man halt genau ihr Bein im Weg. Also sie tritt genau in dem Moment, sieht man halt ihr Bein nur. Und in den nächsten Millisekunden ist halt schon wieder so ihr Rock zurechtgerutscht, dass man es nicht mehr sieht. Ich dachte schon, schade. Naja. Die haben den Rock wenigstens nicht künstlich verlängert oder so. Die waren wenigstens kreativ bei der Verdeckung, okay. Ich weiß es gar nicht. Dann genau. Machen wir weiter mit der nächsten Folge. Das ist die Episode 651. Und nach etlichen Jahren und was weiß ich was, wie vielen Folgen. Diesmal wieder ein Special, zwar nicht fünfstündig, sondern nur einstündig, aber das ist ja immerhin macht schon mal was. Und zwar trägt die Folge den deutschen übersetzten Titel Conan vs. Heiji, Wettstreit der Schlussfolgerungen zwischen den Detektiven aus Ost und West. Hatten wir ja schon oft genug und jetzt gibt es wieder einen neuen Wettstreit und da wird uns Marcel mal kurz eine kleine Inhaltszusammenfassung geben. Genau. Ja, erstmal nochmal zur Special-Situation. Das ist ja das erste Special, wie Philipp meinte, seit wirklich langem. Das letzte war in Episode 522, also es ist das erste jetzt auf dem neuen Sendeplatz am Samstag. Das mit dem Waldgeist überhaupt. Genau. Da das wird sich Julia noch an schöne Fragen erinnern aus dem Conan Quiz. Oh ne. Stimmt. Naja, das war's. Ja. Genau, das war das mit, auch ein letzter Finichi-Fall war das mit 522. Und ja, es ist halt ein einstündiges Special gewesen mit Heiji und Conan. Heiji kommt ja auch nicht so oft vor, aber doch mal wieder. Also öfter als Eri zum Beispiel. Und dieser Wettstreit zwischen Heiji und Conan wird eben von Sera angeregt, die auch hier wieder dabei ist. Natürlich wieder der Detektiv Mori ist. Neugierig, wie sie nach Conan und so weiter ist. Und es gibt, was erstmal auffällt, im Anime einige zusätzliche Szenen, die es im Manga nicht gibt, die allerdings eher lückenfüllend sind. Also es sind so Detailszenen, die so im Manga halt anders gelöst sind oder so nebenbei erwähnt werden. Zum Beispiel ist da am Anfang ein Telefonat zwischen Heiji und Conan, wo sich die beiden über Sera unterhalten und Heiji will eben mal vorbeikommen, unter anderem um einen Blick auf Sera zu werfen, zu Conan halt. Danach ist die Busfahrt zu sehen, wo Kazuha und Heiji dann zur Detektei Mori fahren. Die ist auch extra nur im Anime enthalten. Und dort steigt Kazuha zwischendurch aus und geht in ein Restaurant, um dort was zu kaufen. Und als dann Heiji in der Detektei ankommt, gibt es wieder den üblichen Witz, also Sera ist wieder, hat keinen Vorbau und ist deswegen aus Heijis Sicht kein Mädchen. Ja. Und danach kriegen sie einen Anruf von Kazuha, dass im Restaurant ein Mord passiert ist und da ist ein komischer Ausländer irgendwie, der da den Mord irgendwie beobachtet hat oder Augenzeuge auf jeden Fall ist. Und dann fahren sie natürlich sofort dahin und nehmen sich des Falls an und Sera nutzt die Gelegenheit eben, um einen Wettstreit auszurufen zwischen Conan und Heiji oder Shinichi und Heiji, genauer gesagt. Sie weiß ja theoretisch nicht, wer Conan wirklich ist, um eben festzustellen, wer zwischen Shinichi und Heiji der bessere Detektiv ist. Ja, als sie dann in einem Restaurant sind, stellt sich raus, dass dieser komische Ausländer Andrew Camel ist, also der FBI-Agent, der auch schon länger nicht mehr mit dabei war. Und Andrew Camel hat da so ein Gespräch in der Toilette mitgehört, als er drauf war, von ein paar Kabinen nebenan. Da hat so ein Mann im Kansai-Dialekt gesprochen, was er allerdings erst nicht gemerkt hat. Und erst als ihn Heiji später genauer dazu fragt, fällt ihm auf, dass er im Kansai-Dialekt gesprochen hat. Dadurch hat natürlich Heiji gleich schon mal so ein paar Vorteile in dem Fall, weil er den Dialekt gleich entziffern kann und weiß, was dieser ermordete Mann auf der Toilette gesagt hat. Und es kommt halt zu der Situation, dass Camel auch so ein paar verdächtige Blicke auf Masumi Sera wirft und er meint, sie schon mal irgendwo gesehen zu haben und sendet daraufhin auch eine MMS, also so eine Fotomail halt an Jody, an seine Kollegin, die ist nämlich gerade mit James Black im Auto unterwegs und sie guckt nur auf das Bild und fragt sich, dass es ein Mann sein müsste oder so, oder ein Junge. Da kennt nicht, dass es eine Frau ist, Sera. Und dann im Restaurant ist halt der Wettstreit zwischen Shinichi und Heiji, der ist ziemlich lustig. Die beiden werfen sich die ganze Zeit Wallfaces und so zu und lachen sich halb tot, dass der andere immer nicht weiter weiß und so. Erst ist es Heiji, der führt, und später ist es halt Conan, der ein bisschen weiterkommt. Ja, und es wird ganz spannend, wer dieses Duell denn tatsächlich für sich entscheiden kann. Ja, der Täter ist unter den Restaurantgästen zu finden. Sie können es bald auf 3 Verdächtige eingrenzen. Und am Ende ist natürlich auch noch die Frage, was hat es mit Sera auf sich und inwiefern kann Camel da jemanden wiedererkennen oder auch Jody und James Black, die dann im Auto unterwegs sind und das Foto zugesendet bekommen haben. Also für mich ist der Fall, finde ich, besser umgesetzt als im Manga, weil einige lustige Szenen und Gesichter von Heiji und Conan irgendwie dazugemacht wurden. Von daher gebe ich hier mal 4 Heiji-Mützen. Im Manga hatte ich, glaube ich, 3 gegeben. Ich weiß es gar nicht mehr, ist lange her. Und der Zeichenstil war auch super durchgehend, also nahezu perfekt. Deswegen würde ich hier auch 4 Heiji-Mützen geben. Und noch eine Kleinigkeit, am Ende des Falls wird ja noch übergeleitet zu einem neuen Fall, der uns dann Ende April erwartet. Da geht es dann um einen langen Heiji-Fall. Und zwar hat der Manga 6 Kapitel. Also das wird wahrscheinlich mindestens ein 3- oder 4-Teiler am Anime werden. Ja, zudem wird halt übergeleitet am Ende der Episode nach dem Ending, also im Epilog. Ja, also soweit ich mich noch erinnern kann vom Manga her, war das auch ein durchschnittlicher Fall. Und von daher kannst du mit deinen 3 von 5 Heiji-Mützen wahrscheinlich schon recht haben, dass die Bewertung im Manga gewesen war und jetzt... Also ich kenne die Anime-Umsetzung noch nicht, bin jetzt aber natürlich gespannt, wenn du hier schon sagst, dass sie besser sein soll als das Manga-Original. Werde ich dann mal mir mal zu Gemüte führen und dann schauen, was ich dazu zu sagen habe. Ja, so eine Empfehlung kann ich durchaus aussprechen. Das ist ja eben auch mal wieder seit wirklich langer Zeit ein Special. Sollte man schon reinschauen. Ist ja auch wirklich handlungsrelevant. Mit Sera und dem FBI mal wieder. Werde ich garantiert machen. Ja, also was ich noch ein bisschen komisch finde, überhaupt mal nach dem Fall mit der Belagerung der Detektei, sollte ja eigentlich noch ein ziemlich interessanter Fall kommen, aber weil die mich alle wahrscheinlich nicht mögen, haben sie sich gedacht, Edge, lassen wir den mal aus. Weil und da machen bestimmt den nächsten der Charakter Fällen vorkommt, Max. Ja, genau. Also, ja, das ist eben ein Fall mit Subaru Okiya und der wurde hier einfach konsequent übersprungen, wie damals der Fall mit den Karuta-Karten. Und ja, jetzt wird einfach ein Special noch vorgezogen, dann noch 2 Folgen. Die wiederholt werden, dann noch ein mindestens 4-teiliger. Ja, danke. Ich wollte gar nicht so viel wissen. Danach kommen dann höchstwahrscheinlich nochmal Wiederholungen wie Masters und dann nochmal ein paar Anime-Originale. Und also ich frage mich ehrlich, warum die das machen. Ich meine, dann haben die am Ende wahrscheinlich den Fall mit Subaru Okiya jetzt dicht an diesem Kapitel 800 dran gepackt, an diesen wirklich spannenden Fall ganz am Ende. Das heißt, es gibt kaum zeitliche Differenz dazwischen und dann kommt ja auch noch ein neuer Charakter irgendwann nochmal dazu. Soweit kann ich schon das verraten. Also das ist ein bisschen komisch jetzt, dass sie dann solche normalen Fälle dann einfach, okay, normal, einfach nach vorne ziehen und dann solche wirklich spannenden einfach weiter nach hinten packen, wo du dann eine ganze Spannung praktisch auf einem Fleck hat. Das verstehe ich irgendwie nicht. Naja, wobei man auch einfach ein paar Filler-Folgen dazwischen schieben kann, um eben die Spannung wieder ein bisschen abzubauen, sag ich mal. Ja, das mag sein. Das will ich aber nicht hoffen. Ich finde es aber eigentlich ziemlich gut gelöst von den Anime-Produzenten, Philipp, muss ich sagen. Ja, danke, danke. Nee, das ist jetzt meine Meinung, aber die haben halt erst diesen spannenden Dreiteiler mit der Detektivbelagerung, wo sie 2 Cliffhanger haben, die wirklich gut gemacht sind. dann machen sie halt diesen relativ normalen Fall mit Hedwig zu einem Special, wodurch der eben straffer wirkt und man diese ganzen Wiederholungen in der zweiten Episode und so weglässt. Der ist wirklich gut geworden, finde ich, und der ist auch straffer. Das merkt man dadurch, dass man am Ende noch Zeit hat, eben auf einen neuen Fall überzuleiten, mehrere Minuten lang. Ach so, meinst du das? Der wurde am Ende schon begonnen mit mehreren Minuten wahrscheinlich. Ja, genau. Ah, okay, so meinst du das. Zwei Minuten bekommen durchaus. Ich dachte, du meintest eine längere Vorschau, aber das ist dann wahrscheinlich... Nee, gar nicht. Der wurde schon eingeleitet. Okay, dann hab ich's auch verstanden. Und ja, danach nimmt man eben diese zwei Wiederholungen des Fußballfalls, um eben auf den 16. Film scharf zu machen, sage ich mal. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass man jetzt vor dem Film diese ganzen Superfälle, sage ich mal, oder zumindest den einen Fall eben aufgepusht durch das Special eben bringt, der ja immerhin mit FBI ist, um eben nochmal das Interesse für Conan zu wecken und für den Film dann wahrscheinlich auch. Ja, wenn man diesen Fall mit Heiji bringt, dann sollte man auf jeden Fall auch den nächsten Fall mit Heiji gleich hinten ranhängen. Das ist natürlich vollkommen klar. Und dass Fußball-Episoden jetzt bei dem Start des 16. Films kommen, kann ich auch gut verstehen. Aber dass man einfach so einen Fall auslässt und einfach mit den nächsten Folgen weitermacht, ja, okay, das ist jetzt... man könnte vielleicht das davor ziehen können, dann hätte man einen guten Cliffhanger bis zum zweiten Teil mit den Heiji-Folgen. Also, naja, so wie das EMA hier in Deutschland gemacht hat mit Band 71 und 72, ne? Will ja keiner haben, naja. Siehst doch mal so, dass die Anime-Produzenten sich das Beste eben zum Schluss aufheben. Ja, da magst du recht haben. Allerdings kommt dann ein bisschen viel des Guten am Schluss. Also, ich meine, wenn Okiya einmal ganz oft auftaucht, ist es, glaube ich, schlechter, als würde er immer mal wieder auftauchen. Also, okay, ich nehme es einfach mal so hin und will ja nicht den ganzen Zeitplan verzögern. Naja, abgesehen davon bin ich sowieso überzeugt, dass im Sommer, Herbst, Spätsommer, Herbst, uns eine Welle von Anime-Originalen erwarten wird. Das muss... Gut, dann machen wir noch weiter mit einem kurzen Hinweis zum 16. Kinofilm, der ja noch im April in Japan anlaufen wird. Da wurde die Website wieder einmal erneuert und mit ein paar Informationen gespickt. Ich glaube, Marcel weiß da noch ein bisschen mehr als ich. Naja, also es gibt jetzt ein paar Informationen halt insbezüglich des Titelliedes, das jetzt bekannt geworden ist, das auch im Trailer zu hören ist. Und zwar, das haben wir letztes Mal schon besprochen, ich habe es mir immer noch nicht angehört. Okay, soll ich vielleicht mal tun? Ich habe es mir schon angehört, aber naja, hört sich so ein bisschen 0815 an, würde ich sagen. Etwas ruhiger. Also ein Knallerlied wie bei den letzten Filmen, das war ja, ich fand die alle ziemlich gut. Film 13 war ja Puzzle von Mike Uraki, das war ja sehr gut. Film 15 mit Dingster, Don't Wanna Lie. Auch ziemlich rockig und Film 14 war auch gut. Ich habe den Titel gar nicht im Kopf. Overdrive von Garnet. Genau, Overdrive. Das war auch sehr genial. Also, ich weiß nicht, wäre schön, wenn man daran anknüpfen könnte. Das ist ja. Vor allen Dingen finde ich das Lied im Prinzip auch im Trailer total fehlplatziert. Also, das ist doch eher actionlastig, der Trailer, sag ich mal. Und dann halt so, ich nenne es mal Ballade. Es ist keine, aber eher so ruhig und ja. Da haben wir wahrscheinlich auf alte Werte zurückgegriffen. Hatte bisher bei Trailern ist es bisher immer Standard, dass man erst so die Titelmelodie nimmt und danach dann das Ending da reinpackt. So eine kurze Vorschau. Also, da haben sie wahrscheinlich an die anderen Filme gehalten und das dann auch so gemacht. Jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Manga in Japan. Da gab es ja wieder einige interessante Kapitel und wie ich es hasse, haben wir auch den Anfang eines neuen Falls mit dabei. Den werden wir nachher noch kurz besprechen. Vorher aber nochmal zu einem wirklich interessanten Fall. Nicht nur, weil mein Lieblingscharakter darin auftaucht. Den hatten wir letztes Mal schon angeschnitten. Das war der Fall mit dem Start in Kapitel 809. Spuren, dass man im Zimmer gewesen war. Ich hatte letztes Mal, glaube ich, einen anderen Titel gesagt. Auf jeden Fall ist das der richtig übersetzte Titel oder besser übersetzte Titel. Ja, es gibt ja nicht nur eine Übersetzung, musste man immer sehr frei machen. Ja, auf jeden Fall geht es da um diese drei Personen, die eben einen Mord beobachtet haben und dann als Verdächtige gelten und alle in ihrem Zimmern jeweils noch einen Gegenstand haben, der beweisen soll, dass sie den Mann nicht umgebracht haben, sondern bis vor kurzem noch in ihrem Raum war. Das war der Schaum auf einem Bierglas, die Zigarette, die noch brannte und was war das noch? Der Dampf, der aus einer Kaffee oder Tee, aus einer Kanne auf jeden Fall kam. Und ja, dann geht es eben darum zu entlarven, wie der Täter es geschafft haben könnte, dass eins dieser drei Sachen noch als Alibi wirken könnte. Und Subaru Okiya spielt auch eher eine untergeordnete Rolle in diesem Fall, denn Takagi und Megure sind natürlich wieder am Tatort mit dabei. Allerdings sind Okiya und Ai draußen alleine und warten auf Conan. Dabei gibt es einige interessante Unterhaltungen zwischen den beiden. Und als Okiya dann auch im Auto einschläft, will Ai versuchen, Okiya zu durchsuchen. Also steigt dann ins Auto ein und will ihn sozusagen ausziehen. Wie das dann das Ganze dann am Ende endet. Das klingt lustig, wie du es sagst, mit ihm ausziehen. Ja, genau. Also es ist anders gemeint, als es gesagt wurde vielleicht. Durchsuchen reicht ja. Also er will wahrscheinlich ein Körpermerkmal entdecken. Also im Halsbereich, ja. Muttermal oder? Ja, oder irgend sowas. Und ja, das ist eben jetzt, wie das dann ausgeht, das könnt ihr dann selber lesen. Wahlweise auch im Band 77, glaube ich, der dann in 10 Jahren vielleicht in Deutschland mal erscheint. Nee, bald. Ja, soweit dann zu dem Fall. Dann geht's weiter mit, achso, meine Bewertung noch. Ich würde auf jeden Fall, ich weiß gar nicht. Okiya-Bonus. Ja, ich wollte gerade sagen, also normal ist es ein durchschnittlicher Fall, da kommen eben drei Verdächtige vor, die alle noch was haben. Vielleicht mal ein bisschen was Abwechslungsreiches jetzt, da die eben direkt da reingehen und Takagi nur da ist, die direkt auf den treffen, mit dem dann zum Tatort kommen. Nicht nur mit Kogoro, Conan und sowas, Takagi geht mal mit zum Tatort. Dadurch, dass Okiya und Ai mit dabei sind und es da sehr spannende Interaktionen gibt, die auch noch weitreichende Konsequenzen für die Zukunft haben werden, muss ich dem Fall einfach mal statt 3 für den normalen Fall 4 Okiya-Brillen geben, weil es einfach ein guter Fall ist. Hast du den Fall auch gelesen, Marcel? Ja, ich habe ihn auch gelesen und ich weiß gar nicht, ich glaube, die Auflösung habe ich nicht gelesen. Nur so ein bisschen überflogen. Ich auch noch nicht, aber dann wissen wir beide gleich viel. Ich habe gesehen, dass er so ausgeht, wie ich es mir gedacht habe. Also ich hatte da einen Täter in Erwägung gezogen. Den Trick wusste ich nicht ganz genau, aber so ungefähr konnte ich es mir vorstellen. Und an sich war der Fall, fand ich, relativ durchschnittlich, wie du auch schon meintest. Nichts Besonderes. Ja, dass halt einer einen Trick vorbereitet hat, wie er den Kaffee irgendwie zum Dampfen bringt. Wie du es jetzt verraten hast. Achso. Nein, ich habe nur gesagt, oder. Ah, jetzt geht's auch weiter. Ich habe auch nicht das Richtige vielleicht zuerst genannt. Oder das Bier zum Schäumen oder das, was war noch, keine Ahnung. Die Zigarette. Die Zigarette zum Dampfen. Ja, naja, gut. Also ich würde insgesamt 2 Was kam vor Okiya? Kam vor Okiya-Brillen geben. Was? Warum? 2? Ich fand den Fall weniger durchschnittlich, also relativ langweilig. Aber den Okiya-Bonus hast du noch vergessen. Der muss eigentlich noch mal. Ja, für mich gibt es einen Bonus, wenn Sumpfbiber vorkommt, aber nicht bei Okiya. Okay. Ah, das ist ein gemeiner Seitenhieb gewesen. Ja. Dann geht es auch weiter mit dem nächsten Fall, der jetzt auch wieder angeschnitten wurde. Ich danke Aoyama dafür. Er hat nämlich extra nur noch eine Woche Pause gemacht. Wie ich ihn mag. Das Kapitel trägt den Titel Yusaku Kudos, ungelöster Fall. Und wie man vielleicht aus dem Titel schließen könnte, spielt da Yusaku Kudo eine mehr oder weniger große Rolle. In einer Rückblende, soweit ich weiß. Und auch Subaru Okiya, Sera, Ran, Conan und auch mal wieder Sonoko sind dabei. Ich habe den Fall leider noch nicht so ganz verfolgt und daher würde ich jetzt gerne mal wieder an Marcel abgeben, der hier sicherlich kurz mal das Wichtigste zusammenfassen kann. Ja, ich versuch's mal. Also ich habe mir auch erst gerade mir angeguckt und ja, da der Titel jetzt schon spoilert, dass Yusaku Kudo vorkommt und da er auch eine relativ große Rolle spielt, lassen wir es mal raus. Er kommt wirklich vor. Nach langer Zeit im London-Fall war ja sein letzter Auftritt. Soweit ich mich erinnere, kam er danach nicht mehr vor. Kommt er auch sehr selten vor. Und es gibt eben eine Rückblende auf die Zeit, wo Kogoro und Inspektor Megure noch zusammen bei der Polizei gearbeitet haben, wo Kogoro noch nicht gefeuert wurde. Und dort ist ein Fall zu untersuchen, also da sind Kogoro und Megure am Tatort, zusammen mit Yusaku Kodoi, also Shinichis Vater. Und sie finden dort eine Leiche eines Mannes vor, der offenbar kurz vorm Sterben eine Nachricht in seinem eigenen Blut hinterlassen hat. Und zwar hat er das Schriftzeichen für Tod auf dem Boden gezeichnet mit seinem Blut. Und nach dieser Rückblende sind dann Sera, Ran und Sonoko zu sehen, die sich unterhalten, während sie irgendwo hingehen, wahrscheinlich von der Schule zurück nach Hause. Und sie sprechen dabei unter anderem über Shinichis Vater, der ja auch berühmt geworden ist durch seinen Roman Der Baron der Nacht oder Der Baron der Finsternis, wie es im Manga heißt. Und während ihres Spaziergangs, sage ich mal, kommen sie an einer Gasse vorbei, wo sie laute Stimmen hören. Wie sich herausstellt, ist da ein Mann zusammengebrochen an einem Getränkeautomaten. Jetzt kommt das Interessante. Er ist erstmal tot. Und das noch Interessantere ist, was jetzt nicht außergewöhnlich bei Colin. Sehr interessant. Ja. Noch interessanter ist eben, dass er auch eine Sterbebotschaft hinterlassen hat, die der Sterbebotschaft von dem Fall vor 10 Jahren, wo Yusaku Kudo dabei war, sehr ähnlich sieht. Und zwar hat er auch das Schriftzeichen für Tod mit seinem eigenen Blut offensichtlich hinterlassen, kurz vor seinem Sterben. Ja, das ist jetzt natürlich ziemlich interessant für Conan, weil offensichtlich der Fall, den Yusaku damals gelöst zu haben scheint, noch fortgesetzt wird, da jetzt wieder ein neues Opfer da zu sehen ist und der Täter scheinbar noch irgendwie aktiv ist. Demnach begeben sie sich gleich zu Shinichis Haus, um die Unterlagen dort rauszusuchen zu dem alten Fall. Und dort treffen sie erstmal im Bad auf Subaru Oki, also Philipps Lieblingsszene wird das sein hier in dem Kapitel. Und Sera ist bei seinem Anblick erstmal äußerst erstaunt, weil sie blickt ihn nur an, das ist ja ihr erstes Aufeinandertreffen und er hat auf jeden Fall erstmal sein Hemd irgendwie lose und man kann da ein bisschen auf seinen Hals sehen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt das ist, ob er da was verbergen sollte, was Sera irgendwie komisch findet oder so. Auf jeden Fall gehen sie dann halt danach weiter und Okia putzt wieder gerade Zähne, wie übrigens in der Szene mit Rans ersten Zusammentreffen mit ihm. Fand ich sehr lustig, die ist dem sehr nachempfunden. Und danach ist es sehr verdächtig, dass Okia eben so einen Kamm irgendwie herausholt aus seiner Tasche. Also irgendwie scheint er da doch was zu verstecken oder so, weil er das erst macht, als sie weg sind. Ja, dann finden sie halt die Unterlagen in dem Haus. Und Sera entdeckt auch, dass in dem Waschbecken von der Küche in Shinichis Haus ein langes Haar ist. Und sie unterstellt gleich, dass Shinichi hier, also sie witzelt es eher, eine Frau versteckt hält und deswegen Ran so ein bisschen fernhalten soll von dem Haus und es wahrscheinlich deswegen auch an Okia vererbt hat. Aber Ran nimmt es dann erst böse, aber dann auch gelassen, weil es eben gewitzelt nur ist. Ja, sie vergleichen dann halt die Todesbotschaften durch das Bild von dem Fall von vor 10 Jahren. Und die Frage ist jetzt natürlich, ob Yusaku Kudo den Fall damals wirklich nicht lösen konnte, wie auch der Titel des Kapitels heißt. Falsch, es gibt eine ganz andere Frage. Und zwar, woher kennen sich Subaru Okia und Masumi Sera? Das ist die viel größere Frage, finde ich. Ja, also auf jeden Fall scheinen die ja irgendwie ein bisschen komisch aufeinander zu treffen, so wie ich das da sehe. Die beiden nehmen sich... Also Sera wirkt erstaunt und Subaru Okia denkt sich, was will die denn hier? So in etwa. Mag natürlich damit zusammenhängen, dass Sera da auf einmal unvermittelt reinplatzt. Allerdings habe ich jetzt erstmal überhaupt ein Déjà-vu. Und zwar gab es ja, wie Marcel gerade eben schon andeutete, den Fall, also bei dem Fall mit den Papierfliegern in Band 61 gab es ja auch schon mal eine Szene, wo hier Ran und Sonoko in Shinichis Haus gegangen sind und dort Okia beim Zähneputzen beobachtet haben. Allerdings benutzt er damals seine linke Hand als Linkshänder und dieses Mal putzt er sich die Zähne mit der rechten Hand. Das finde ich sehr, sehr mysteriös. Also ich zum Beispiel putze meine Zähne immer mit der gleichen Hand. Ich kann das auch nicht mit der anderen. Das würde bei mir irgendwie im Chaos enden. Ist wahrscheinlich bei anderen Menschen auch so. Von daher denke ich mal, dass er notgedrungen irgendwie die rechte Hand benutzt hat, weil er mit seiner linken Hand nämlich was verbergen will, und zwar den Kamm. Weil er damit wahrscheinlich wichtigere Aktionen vorhatte, wie wahrscheinlich seine Haare kämmen oder irgendwie verbergen, dass er wirklich in Wirklichkeit Shuichi Akai ist oder so. Ich denke mal, er läuft ja privat dann nicht immer so rum, sollte er dann Shuichi Akai sein. Ja, auf jeden Fall sehr mysteriös. Und auch, dass man seinen... nach dem letzten Kapitel gab es da viele Spekulationen, was denn Subaru Okiya in seinem Halsbereich haben könnte. Und jetzt sieht man ihn im nächsten Kapitel gleich in seinem Haus mit einem offenen Halsbereich. Das ist irgendwie so, als würde Aoyama uns sagen, ihr kommt nicht drauf, was ich euch damit sagen will. Also, der spielt wieder mit uns, ja. Aber wir nehmen die Herausforderung ja gerne an, wie man in Band 1 in der Einleitung lesen kann. Ja. Überhaupt am Ende des Falls taucht ja Oki auch nochmal auf und beobachtet dann Conan mit, hat dann aber seinen Reißverschluss nach oben gezogen bei der Jacke. Und ich denke mal, der wird wahrscheinlich auch wieder eine interessante Rolle spielen im kommenden Fall, der wahrscheinlich auch ein bisschen länger gehen wird. Also mal zum Hauptfall zurückzukommen, das wird wahrscheinlich ein 5- bis 6 Kapitel Fall oder wenn nicht sogar vielleicht mehr. Gut, dann sind wir auch durch mit dem Manga in Japan, wobei ich noch kurz auf den Band 75 hinweisen will, der am 14. April in Japan erscheint. Ja, da gibt es überhaupt noch ein paar weitere interessante Veröffentlichungen im April. Also geht ja weiter mit den zwei Wiederholungen im Anime am 7. und am 14. April, Episode 280, der mysteriöse Randalierer, Teil 1 und Teil 2. Danach kommt dann die Episode 652 und 653, das Design von Gift und Täuschung, I und S als Untertitel. Genau. Ja, zudem gibt es noch etliche weitere Veröffentlichungen im April. Und ja, zu Band 75, der dann auch zeitgleich mit dem neuesten Kinofilm in Japan erscheint. Da gibt's auch noch eine Conan-Action-Figur, so eine kleine Figur extra dazu für einen Aufpreis und dann eben auch Conan im Fußball-Design. Also, soweit dazu. Dann habt ihr schon kurz einen Ausblick auf den nächsten News-Podcast. Und dann kommen wir nochmal kurz zu den News aus der Detective Conan-Community. Ja, im Wiki läuft jetzt halt weiterhin der Schreibwettbewerb, obwohl sich da bisher noch gar keiner angemeldet hat. Von daher denke ich mal, dass er vielleicht dieses Mal ausfallen wird. Naja, das Wiki ist sowieso ein bisschen am Einschlafen momentan, also wenn ihr da ein bisschen was verändern wollt, dann habt ihr jetzt die Plattform dazu. ich freue mich auf jeden Fall, würde mich freuen, wenn ihr vielleicht ein bisschen Hand anlegt und uns helft, irgendwelche Inhaltszusammenfassungen zu ergänzen oder auch wenn es nur Rechtschreibfehler sind, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, im Newsblog haben wir jetzt auch eine Neuerung, dass jeder mitschreiben kann. Also wenn ihr einen Account habt, könnt ihr gerne Artikel erstellen und die uns dann zur Revision vorlegen, sodass wir die dann veröffentlichen können. Würde mich auch freuen, wenn ihr da vielleicht die Initiative ergreift, da mal einen Artikel schreibt. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Autoren und ich bin dann letztes Jahr auch nicht dazu gekommen, die ganzen Kapitel alle zu schreiben. Von daher würde ich mich da auch freuen, wenn jemand, der die aktuellen japanischen Kapitel liest, vielleicht da mal kurz Texte zu schreiben können. Also ist klar, dass ihr das nicht so professionell machen können wie wir, aber wir bauen dann natürlich das entsprechende Layout am Ende noch außenrum, damit das dann auch entsprechend aussieht. Also, ja, genau. Und dann verweise ich noch auf den Conancast 45 nochmal. Da ist ja der Podcast zu Band 72 erschienen und den solltet ihr auf jeden Fall auch anhören. Da ist auch Kevin zum Beispiel mit dabei oder Benjamin. Auf jeden Fall sehr interessant. Und dann möchte ich auch nochmal auf eine neue Website verweisen, lovesynchro.tk, das ist die neue Website vom Fandub zu Detective Conan. Da solltet ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen, wenn ihr an Fandub zu Detective Conan interessiert seid. Und ja, das kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen. Gut, dann sind wir auch durch mit dem News-Podcast für diesen Monat. Wir hören uns dann hoffentlich im nächsten Monat wieder oder vielleicht auch vorher noch in einem Themenpodcast. Mal gucken, was da ansteht. Auf jeden Fall könnt ihr uns gerne bei Twitter folgen, Conan News. Da wird jetzt auch immer aktuell zu den Viva-Folgen getwittert. Das macht nämlich Kevin jetzt. Und der ist da immer fleißig mit euch dabei, also könnt ihr auch gerne interagieren. Neuerdings. Bei Facebook sind wir auch als Conan News zu finden. Im iTunes Store könnt ihr gerne unseren Conancast Podcast abonnieren. Das solltet ihr auf jeden Fall am Computer machen, nicht beim iPhone, sondern am Computer, da geht das nur. Ja, Julian. Und ja, in diesem Sinne sage ich tschüss und bis zum nächsten Podcast. Ciao. Ja, ciao, macht's gut.